Opa sitzt in seinem Lehnensessel, in der Küche da summt leise der Teekessel. Ein Pfeifton und er schreckt schweißnass auf, er träumt nur wieder, sagt Oma leise drauf. Er hat es bis heute nicht verwunden, viele Freunde in Russland spurlos verschwunden. Doch mein deutscher Opa zahlt heute noch für die Erben, seine Seele zerstört, zu kalt um zu sterben. Er kämpft für seine Ideologie, in Russland wurde behandelt wie Vieh. Als Wehrmachtssoldat fast zu Tode gehetzt, vielen Kameraden hat man die Knochen zerfetzt. Kam aus dem Krieg, stand der eine schon da, er fordert Entschädigungsgelder, was sonst ist doch klar. Glaubt ihr, mit den Millionen bekommt ihr eure Söhne zurück? Ist das Weltpolitik oder glaubt Opa, bin ich hier verrückt? Mahnen mal und der arme russische Soldat, wer denkt an die Deutschen, die lagen vor Stalingrad? Waren die schlimmer als der Ami dann, der heute ganz offiziell in Jugoslawien töten kann? NATO nennt man heute die Kriegertruppe, alle gemeinsam löffeln sie aus der Rüstungssuppe. Doch der Ami ist der, der daran verdient, er die Flüchtlingskolonnen quer durch Europa schiebt. Und Opa versteht die Welt nicht mehr, seine Kameraden fielen ihm heute noch sehr. Kein Politiker will davon etwas hören, die Hitlerjahre in den Geschichtsbüchern fehlen. Und wenn es um andere Entschädigung geht und in Deutschland wieder ein neues Mahnmal entsteht, meint ihr, dadurch wird etwas anderes geschehen? Auch ohne die Steine wird das Leben in Deutschland weitergehen. Doch warum zahlt eigentlich der Russe nicht? Der Erwin schoss eiskalt ins Genick. Granaten viele seiner Kameraden zerfetzt. Sie wurden wie Vieh durch halb Russland gehetzt. Arbeitslager, Hunger und Schläge. Denkt ihr, sie wurden behandelt wie Gott? Wer zahlt denn an Deutsche, Opferfamilien? Und wenn du scheu fragst, dir entgegenprallt nur Spott. Und wehrt sich Opa, macht auf den Mund, dann gibt dir eine mahnend kund. Seht her, verstanden hat's der Deutsche immer noch nicht. Doch das sage mal meine Enkelin ins Gesicht. Die wird aufmarschieren zu einer Macht und dann erst einmal keiner mehr lacht. Kameradschaften bilden sich hier Nacht für Nacht und mein deutscher Opa, das weiß und leise lacht. Opa sitzt in seinem Lehnensessel, in der Küche da summt leise der Teekessel. Ein Pfeifton und er schreckt schweißnass auf, er träumt nur wieder, sagt Oma leise drauf.